Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Antoine de Saint-Exupéry. Vom Himmel zu den Sternen. Die französische Mittelmeerinsel Korsika. 31. Juli 1944, 8.30 Uhr. Auf dem Rollfeld des Militärflughafens Bastia Borgo steht ein silbrig glänzendes Flugzeug zum Start bereit. Es ist eine amerikanische P-38 Lightning, das modernste und schnellste Flugzeug seiner Zeit. Der Pilot im Cockpit bereitet sich auf eine gefährliche Mission vor. Wir befinden uns mitten im Krieg. Im Zweiten Weltkrieg. Der Franzose soll nach Norden fliegen, zum französischen Festland, wo die deutsche Wehrmacht, die große Teile Frankreichs seit 1940 besetzt hält, ihre Stellungen hat. Nicht um zu kämpfen, das Flugzeug ist unbewaffnet, sondern um aus großer Höhe den Feind auszukundschaften und Aufklärungsfotos zu machen. Der Name des Piloten ist Antoine de Saint-Exupéry. Major, wir haben Startfreigabe. Verstanden. Passen Sie auf sich auf da oben. Die Deutschen sind wachsam und fliegen Sie nicht zu tief. Nie unter 10.000 Metern, sonst sind Sie für die Messerschmitts leichte Beute. Ja, wie ein Schwarm giftiger Wespen. Keine Sorge, bis jetzt bin ich immer noch heil runtergekommen. Naja, passt immer. Bestimmt bin ich der älteste Pilot der Welt. Die Altersgrenze für den Jagdeindecker, den ich fliege, beträgt 30 Jahre. Antoine ist jedoch 44 Jahre alt. Major der französischen Armee, ein überaus erfahrener Pilot und als Schriftsteller längst weltberühmt. Die meisten seiner Kameraden in der Fliegerstaffel könnten seine Kinder sein. Ihn plagen gesundheitliche Probleme. Er wiegt zu viel, kann seinen Kopf nicht mehr richtig drehen. Sein ganzer Körper ist gezeichnet von den Spuren der zahlreichen Abstürze, die er in den 20 Jahren zuvor wie durch ein Wunder überlebt hatte. An 2 von 3 Tagen bockt meine Leber. Jeden zweiten Tag fühle ich mich seekrank. In meinem Ohr rauscht es Tag und Nacht, seitdem ich mir in Guatemala da etwas gebrochen habe. Doch niemand kann Antoine davon abhalten, auch weiter als aktiver Kriegspilot zu dienen. Weder seine Familie noch seine Freunde und schon gar nicht seine Vorgesetzten. Gar nichts zu tun und im fernen New York seinen Ruhm als Autor des Kleinen Prinzen und des erfolgreichen Romans Wind, Sand und Sterne zu genießen, während der Zweite Weltkrieg tobt und ganz Europa in Flammen steht, war für ihn unvorstellbar. Antoine wollte seine Pflicht tun. Zurück nach Frankreich. Zurück nach Hause. Liebste Maman, ich möchte so gern, dass du über mich beruhigt wirst und diesen Brief erhältst. Es geht mir sehr gut, in jeder Hinsicht. Aber ich bin so unendlich traurig, weil ich dich so lange nicht wiedergesehen habe. Und ich bin um dich besorgt, meine alte, geliebte, liebste Maman. Was für elende Zeiten. Wann wird es möglich sein, den Menschen, die man liebt, zu sagen, dass man sie liebt? Maman, umarme mich. So wie ich dich umarme. Aus tiefstem Herzen. Antoine. Alles hat Antoine unternommen, um endlich wieder im Cockpit eines Flugzeuges sitzen zu können, um für Frankreich in die Schlacht zu ziehen und die deutschen Truppen aus seiner Heimat zu vertreiben. Der Brief, den er kurz zuvor an seine Mutter geschickt hat, wird der letzte sein, den sie von ihm bekommt. Und er wird Marie de Saint-Exupéry erst ein ganzes Jahr später, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, im Sommer 1945 erreichen. Um 8.45 Uhr startet die P-38 Lightning Richtung Grenoble-Annecy. Jene Gegend, in der Antoine einen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Los geht's! Zum Mittagessen bin ich wieder da! Seine Kameraden blicken der rasch kleiner werdenden Maschine nach und wünschen Antoine, dass er heil zurückkehrt. Wie ein silberner Vogel zeichnet sich das Flugzeug vor dem tiefblauen Himmel über dem Meer ab. Dann blitzt es ein letztes Mal auf und ist verschwunden. Dreieinhalb Stunden später, um 12.15 Uhr, soll Antoine de Saint-Exupéry planmäßig wieder in Borgo landen. Doch er taucht nicht auf. Verzweifelt versucht der Funker, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Major, wo stecken Sie? Können Sie mich hören? Doch niemand antwortet. Auch um 14 Uhr fehlt von der Lightning jede Spur. Fieberhaft suchen die Männer den Himmel ab. Nichts, auch nicht auf dem Radar. Sie wissen, die Zeit wird knapp. Der Treibstoff der Maschine reicht für maximal 6 Stunden und das auch nur unter optimalen Bedingungen. Und die 6 Stunden sind bald vorbei. Ich kann keinen Kontakt herstellen, Colonel. Es muss etwas passiert sein. Versuchen Sie es weiter. Verdammt! Major, bitte kommen! Major Saint-Exupéry, bitte kommen! Nichts. Das Funkgerät bleibt stumm. Eine halbe Stunde später lassen Antoines Kameraden jede Hoffnung fahren. Etwas ist geschehen. Alle spüren es. Doch was? Ist Antoine abgestürzt? Ist er von feindlichen Fliegern abgeschossen worden? Vielleicht musste er notlanden. Niemand weiß es. Und es wird mehr als 50 lange Jahre dauern, bis ein Fischer aus Marseille endlich einen ersten Hinweis findet, was an diesem 31. Juli 1944 mit dem Vater des kleinen Prinzen Antoine de Saint-Exupéry passiert sein könnte. Aber beginnen wir am Anfang. Zurück ins Jahr 1909. Antoine ist 8 Jahre alt, als er zum ersten Mal in seinem Leben ein Flugzeug in Aktion sieht. Er wohnt in dieser Zeit bei einer Großtante in Le Mans, im Nordwesten Frankreichs. Dort wird er am Jesuitenkolleg Notre-Dame-Sainte-Croix unterrichtet. Eines Tages besucht er eine Vorführung des berühmten amerikanischen Flugpioniers Wilbur Wright, die auf einer Pferderennbahn stattfindet. Wright demonstriert einer staunenden Menschenmenge seine neuartige Flugmaschine, den Wright Flyer. Noch kurz zuvor wollte niemand den Berichten einer motorisierten, fliegenden Maschine so recht Glauben schenken. Zu abwegig schien die Vorstellung, dass ein Mensch sich wie ein Vogel in die Lüfte erheben konnte, es sei denn mit einem Ballon. Doch da war sie, die schwerer als Luftmaschine. Und sie flog tatsächlich. Mon Dieu! Welch ein Teufelskerl, dieser Monsieur Wright! Der gute Mann ist lebensmüde. Wie kann man sich nur in so ein Gefährt zwängen? Der Mensch gehört auf die Erde. Gewiss, aber dennoch faszinierend. Ich will auffliegen. Nein, mein Schatz, das ist viel zu gefährlich. Aber ich will, gute Mama. Vielleicht eines Tages, wenn du groß bist. Aber das dauert noch so lange. Glaub mir, du bist schneller erwachsen, als dir lieb ist. Und dann willst du wieder ein Kind sein. Ich will jetzt nichts mehr hören vom Fliegen. Aber der kleine Antoine ist fortan nicht mehr von seinem Traum abzubringen. Eines Tages wird er den Himmel erobern. Sobald er wieder zu Hause in Saint-Maurice-de-Raymond ist, baut er sich mit viel Geschick seine eigene Flugmaschine. Aus Bambusrohren, Bettlaken und einem Fahrradlenker. Das soll ein Flugzeug sein. Manch einer, jemand mit begrenzter Fantasie, würde die Maschine möglicherweise für ein verkleidetes Fahrrad halten. Doch für Antoine ist es ganz unzweifelhaft ein Flugzeug. Ich fliege! Flieg nur nicht zu hoch, mein Junge. Doch, bis zu den Sternen und noch weiter. Ich befürchte, der kleine Träumer wird wohl eines Tages wirklich in eines dieser fliegenden Dinger steigen. Marie ist eine herzliche und fürsorgliche Mutter. Ihre 5 Kinder, Marie-Madeleine, Simone, Antoine, François und Gabriel, sind ihr ein und alles. Umso mehr, als der Vater der Kinder, ihr Ehemann, Graf Jean-Marc de Saint-Exupéry, einige Jahre zuvor an einem Schlaganfall gestorben ist. Ohne die finanziellen Zuwendungen ihrer Großtante, Gräfin de Tricot, wären die Saint-Exupérys im wahrsten Sinne des Wortes verarmter Adel. Große Sprünge können sie jedenfalls nicht machen. Und die chronische Geldnot wird noch lange Zeit eine große Rolle in Antoines Leben spielen. Aber dafür wohnen sie jedes Jahr den ganzen Sommer über in einem wunderschönen Schloss mit einem großen Park. Saint-Maurice de Raymond, welches der großzügigen Großtante gehört. Dort verlebt Antoine mit seinen Geschwistern eine friedliche und glückliche Kindheit. Noch viele Jahre später, er ist weit weg von zu Hause auf einem einsamen Flugplatz in Nordafrika stationiert, träumt er sich in diese Zeit zurück. Da war ein Park, irgendwo. Ein geliebter Park mit schwarzen Tannen und lichten Linden. Und dabei stand ein Haus. Es war auf einmal ganz gleichgültig, dass all das so weit von mir entfernt war und mich nicht wärmen und nicht schützen konnte. Ich war nicht mehr Strandgut auf wilder Küste. Ich hatte ein Heim. Ich war Kind im Vaterhaus. Mich umwehte die Erinnerung an seinen Geruch, an die Kühle in seinen Räumen, an die Stimmen, die es belebt hatten. Selbst das Froschgequake in den Teichen glaubte ich zu hören. So schreibt Antoine in seinem Roman Wind, Sand und Sterne, der 1939 erscheint und ein weltweiter Erfolg wird. Dass Antoine Schriftsteller geworden ist, daran hat seine Mutter Marie sicher einen großen Anteil. Sie legt nämlich viel Wert auf Bildung und ermuntert ihre 5 Schützlinge, sich auszuprobieren, zu zeichnen, zu musizieren, zu lesen. Besonders Tonio, wie alle Antoine rufen, zeigt beim Schreiben großes Talent und viel Fantasie. Wenn er einen neuen Text oder einen Vers verfasst hat, der ihm gelungen erscheint, trommelt er sogleich die ganze Familie zusammen, um ihn stolz vorzutragen. Wovon handelt es? Bestimmt wieder vom Fliegen. Warte doch! Hört ihr mir alle zu? Ja, Tonio. Also, die Flügel erzitterten unter dem Hauch des Abends. Mit seinem Gesang wiegte der Motor die entschlummerte Seele. Die Sonne berührte uns sanft mit ihrer verbleichenden Farbe. Das war's. Was habe ich gesagt? Ganz wundervoll, Tonio. Bravo! Schreiben und Fliegen. Schon früh zeichnet sich ab, dass dies die 2 großen Leidenschaften in Antoines Leben sein werden. Beides ist für ihn immer untrennbar miteinander verbunden. Komm, Didi, nicht rudeln! Tonio, warte, ich kann nicht so schnell. In den Sommerferien radelt Antoine immer wieder zum Flugplatz Ambérieu, der ganz in der Nähe des Schlosses liegt. Heute ist seine kleine Schwester Gabrielle, die alle Didi nennen, dabei. Es ist ein herrlicher Tag. Strahlend blauer Himmel wölbt sich über die Landschaft und Antoine ist fest entschlossen. Heute wird er in ein Flugzeug steigen. Er wird einen Piloten überreden, ihn mitzunehmen. Und wenn er sich auf den Kopf stellen muss. Da ist eins, ja! Und tatsächlich, an diesem Tag wird sein großer Traum in Erfüllung gehen. Allerdings muss er mit einer kleinen Notlüge nachhelfen. So. Und deine Frau Mama hat dir also erlaubt, eine Runde mit mir zu drehen? Ja, wirklich. Sie hat gesagt, ich wäre jetzt alt genug. Und sie möchte, dass ich auch einmal Pilot werde. Stimmt, Didi? Also. Antoine wirft Didi einen bedeutungsvollen Blick zu. Natürlich hat seine Mutter ihm nicht erlaubt, in ein Flugzeug zu steigen. Ja, das hat sie gesagt. Wen wollt ihr hier verschaukeln, ihr kleinen Nervensägen, hä? Bitte, Monsieur Chavez. Ich muss fliegen. Ich kann nicht warten, bis ich groß bin. Es ist mein Traum. Und außerdem leide ich an schlimm Flugfieber. Flugfieber? Na, ich glaube, das kenne ich nur zu gut. Hör zu, Kleiner. Ich komme in Teufels Küche, wenn was passiert. So eine Maschine in der Luft zu halten, ist kein Spaziergang, wenn du verstehst, was ich meine. Der Motor kann jederzeit ausfallen. Dir könnte schlecht werden. Der Rotor könnte... Nein, aber ich habe keine Angst. Und schlecht wird mir ganz bestimmt nicht. Bitte, nehmen Sie mich mit. Na gut. Aber nur dieses eine Mal. Und nur eine kurze Runde. Und dann hörst du auf zu betteln, klar? Ja, klar. Versprochen. Gesagt, getan. Kurz darauf sitzt Antoine zum ersten Mal in seinem Leben in einem Flugzeug. Einer Bertolt Wroblewski. Der Eindecker sieht ziemlich zerbrechlich aus, zumindest wenn man ihn mit heutigen Flugzeugen vergleicht. Gebaut und entwickelt hat ihn der junge Pilot und Konstrukteur Gabriel Wroblewski-Salves selbst, zusammen mit seinem Bruder Pierre. Die Piloten jener Zeit sind meistens auch Mechaniker und Tüftler. Hoch mit dir! Na. Finger weg vom Steuer. Du sitzt hinten. Ich wollte es nur mal anfassen. Antoine platzt fast vor Aufregung und Glück. Halt dich gut fest. Und am besten lässt du den Mund zu, solange wir in der Luft sind. Sonst fliegt dir noch was rein. Wird gemacht. Ich fliege, Daddy. Kannst du das laufen? Ich fliege. Ja. Und wie er fliegt. Wenn auch nur zwei viel zu kurze Runden über den Flugplatz von Ambérieux. Doch diese zwei Runden sind entscheidend. Antoine spürt es ganz deutlich, dass dies seine Bestimmung ist, dass er eines Tages am Steuer sitzen und über Berge und Täler, Meere und Wüsten fliegen wird, bis ans Ende der Welt. Und er soll Recht behalten. Doch bis es soweit ist, werden noch einige Jahre vergehen. Kurze Zeit später bricht der Erste Weltkrieg aus, der Grande Guerre, wie man ihn in Frankreich bis heute nennt. Bei einem Attentat in Sarajevo sterben am 28. Juni 1914 der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau, was zu einer schweren politischen Krise zwischen den europäischen Staaten führt. Der deutsche Kaiser, Wilhelm II., ist ein enger Verbündeter Österreich-Ungarns und nimmt den Vorfall zum Anlass, endlich seine gewaltige Kriegsmaschinerie in Gang zu setzen. Jahrelang hatte er sich, vor allem mit Großbritannien, der größten See- und Kolonialmacht, ein Wettrüsten geliefert, um sein deutsches Reich zur führenden, mächtigsten Nation Europas zu machen. Das Attentat ist ihm willkommener Anlass, loszuschlagen. Im August 1914 besetzen deutsche Truppen Belgien und dringen kurz darauf in den Nordosten Frankreichs vor. Doch bald schon wird der schnelle Vorstoß gestoppt. Auf einer über 700 Kilometer langen Frontlinie von der Nordsee bis zur Schweizer Grenze liefern sich Franzosen und Briten mit den Deutschen fortan einen erbitterten Stellungskrieg, der in den nächsten 4 Jahren Millionen Menschenleben kostet. Eine Schwester. Wir brauchen mehr Morphium. Antoines Mutter hat die Leitung einer Rote Kreuzstation am Bahnhof von Ambérieux übernommen und kümmert sich aufopfernd um die verwundeten Soldaten. Aus Sorge, die deutschen Truppen könnten Paris umzingeln, schickt Marie ihre beiden Söhne Antoine und François auf ein Internat in der Schweiz. Das kleine Land verhält sich gegenüber allen Kriegsparteien neutral und ist somit relativ sicher. Von dort schreibt Antoine seiner Mutter, so oft er kann. Geliebte Maman, François hat eben deinen Brief erhalten, in dem du sagst, dass du erst Anfang März kommst. Und wir freuten uns doch so, dich Samstag zu sehen. Warum kommst du denn später? Es hätte uns solch ein Vergnügen gemacht. Er vermisst sie sehr. Zeit seines Lebens wird Antoine seiner Mutter Marie liebevolle Briefe schicken, egal wo er sich gerade befindet. Auf Wiedersehen, liebste Maman. Ich umarme dich von ganzem Herzen. Dein getreuer Sohn Antoine. Im Frühsommer 1917 legt der 17-jährige Antoine sein Baccalauréat ab, sein Abitur, und besucht von nun an das Lycée Saint-Louis, ein renommiertes Gymnasium in Paris. Dort will er sich 2 Jahre lang auf die Aufnahme an der elitären École Navale, der Marineakademie, vorbereiten. Er ist sich sicher, dass er eine militärische Laufbahn einschlagen wird und tut alles, damit das auch klappt. In dieser Zeit trifft die Familie Saint-Exupéry ein schwerer Schicksalsschlag. François stirbt an einer Herzerkrankung. Er wird nur 15 Jahre alt. Mein kleiner Bruder? Tot? Das kann nicht sein. Antoine ist wie gelähmt. Denn ehrenvolles Alter besteht nicht in einem langen Leben. Wird nicht an der Zahl. Antoine hat am Verlust seines einzigen Bruders schwer zu tragen. Nie wird er ihn vergessen. Noch viele Jahre später wird er von François in seinen Büchern sprechen. Doch das Leben geht weiter. Antoine muss für die Prüfung zur Aufnahme auf die École Navale lernen. Er ist nicht der beste Schüler und vieles geht ihm durch den Kopf. Oft hat er Mühe, dem Unterricht zu folgen. Dass die Boches, die Dickschädel, wie man die Deutschen herablassend nennt, mit ihren riesigen Geschützen immer wieder die Hauptstadt beschießen, macht die Sache nicht besser. Schließlich wird der Unterricht an einen anderen Ort verlegt, der etwas sicherer ist. Antoine zählt die Tage bis zu seiner Musterung. Er will endlich selbst als Soldat in den Krieg ziehen und für sein Vaterland kämpfen. Doch bevor er seinen Wunsch in die Tat umsetzen kann, ist der Krieg vorbei. Extrablatt! Extrablatt! Die Deutschen bieten Waffenstillstand an! Extrablatt! Extrablatt! Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat es einen vergleichbar grausamen Krieg gegeben, nicht zuletzt, weil völlig neuartige Technologien zum Einsatz gekommen waren. Panzer, Flugzeuge, Maschinengewehre und auch Giftgas. Mehr als 16 Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. Ganze Landstriche sind entvölkert, weite Teile Frankreichs liegen in Schutt und Asche. Überall in Europa ist die Not groß. 11. November 1918. Auf einer Lichtung in einem Wald nahe der Kleinstadt Compiègne. In dem Eisenbahnsalonwagen Nummer 2419 des berühmten Orient Express unterzeichnen Abgesandte der französischen, britischen und deutschen Regierung ein Waffenstillstandsabkommen, bei dem die Siegermächte die Bedingungen diktieren. Der Erbfeind ist besiegt, exklusiv in L'Humanité. Extrablatt! Die Boches strecken die Waffen! Ich nehme eine! Nein, geben Sie mir zwei! Sie können auch drei haben, mein Herr. Das werden Sie noch Ihren Enkeln vorlesen wollen. All das verfolgt Antoine interessiert aus Paris mit. Also, treten Sie vor, meine Herren, und stehen Sie gerade. Dann endlich ist der lang ersehnte Tag der Musterung gekommen. Wussten Sie mal, ich habe die Musterung überstanden, wo man mich von Kopf bis Fuß in Augenschein nahm. Etwa 30 Kandidaten im Adams-Kostüm vor einer auf einem Podium sitzenden Jury. Nun ja, tauglich. Der Nächste. Natürlich wurde ich für tauglich befunden. Und sogar beglückwünscht. Vielen Dank. Ja, ja. Danken Sie dem Herrgott für Ihren gesunden Körper. Der Nächste. Die Hürde wäre genommen. Antoine ist zum Militärdienst zugelassen. Fehlt nur noch die Prüfung zur Aufnahme in die Marineakademie. Antoine hat zwischen 1917 und 1919 eine Menge gelernt über Militärtechnik. Er beschäftigt sich aber auch mit Physik, Chemie und Fremdsprachen, unter anderem Deutsch. Jetzt muss ich nur noch die Prüfung bestehen. Tja, auch wenn er wie besessen lernt, die Prüfung besteht Antoine leider nicht. Zweimal rasselt er durch, ausgerechnet im Fach Literatur. Eigentlich kaum zu glauben, wo er doch später eines der meistgelesenen Bücher aller Zeiten verfassen wird. Aber wer weiß, vielleicht hätte Antoine niemals die Geschichte vom kleinen Prinzen geschrieben, wäre er damals nicht durch die Prüfung gefallen. Jedenfalls muss er sich nun etwas Neues einfallen lassen, um seinen Traum zu verwirklichen. Straßburg, 1921. Antoine ist jetzt 20 Jahre alt und absolviert seinen Militärdienst im Osten Frankreichs, im Elsass, das seit Ende des Ersten Weltkriegs wieder zu Frankreich gehört. Auch wenn die Aufnahme an der Marineakademie nicht geklappt hat, seinen Traum, Pilot zu werden, wird er deshalb nicht in den Wind schlagen. Im Gegenteil, Er arbeitet härter denn je daran, sein Ziel zu verwirklichen. Das Kasernenleben ist allerdings nur halb so aufregend, wie er sich das vorgestellt hat. Man lernt grüßen, spielt Fußball und langweilt sich dann stundenlang. Die Hände in den Hosentaschen und die erloschene Zigarette im Mund. Könnte ich nur schnell Pilot werden, dann wäre ich restlos glücklich. Doch bevor man ihn in ein Flugzeug steigen lässt, muss er beim Bodenpersonal des 2. Jagdfliegerregiments eine Ausbildung zum Mechaniker absolvieren. Außerdem braucht er einen Flugschein und den hat er nicht. Also plant er, auf eigene Kosten privaten Flugunterricht zu nehmen. Das Geld dafür will er sich, mal wieder, bei seiner Mutter borgen, denn meistens ist er ziemlich pleite. Auch wenn Marie de Saint-Exupéry selbst gerade große finanzielle Sorgen hat, kann sie ihrem einzigen Sohn den Wunsch nicht abschlagen. Antoines Flugstunden verlaufen nicht selten abenteuerlich und immer gibt es etwas zu erzählen. Natürlich übertreibt er manchmal ein bisschen, wenn er in der Kaserne von seinen waghalsigen Manövern berichtet. Also, mein Lehrer kreuzt einfach nicht auf. Und ich dachte mir, was soll's, fliege ich eben alleine. Also, ich hole die Maschine aus dem Hangar und starte. Ich drehe ein paar Runden und dann, ihr werdet es nicht glauben, bricht ein Feuer aus. Du machst Witze. Im Ernst? Kein Witz. Plötzlich ist überall Rauch und ich sehe kaum noch was. Natürlich hatte ich die Hosen voll. Wie, um Gottes Willen, bringe ich den Vogel heil wieder runter? Ich sah schon mein ganzes Leben an mir vorüberziehen. Aber ich habe die Nerven behalten. Und wie durch ein Wunder, die Maschine sicher gelandet. Nein. Wisst ihr, was der Kommandant des Flugplatzes zu mir sagt, als ich aus dem qualmenden Cockpit klettere? Saint-Exupéry! Sie werden nie in einem Flugzeug umkommen, denn sonst wäre es heute geschehen. Antoine lernt während seiner Zeit als Rekrut und Flugschüler verschiedene Flugzeugtypen in- und auswendig kennen und erwirbt sich dabei einen Ruf als draufgängerischer Pilot, den er Zeit seines Lebens nicht mehr los wird. Antoine ist selig. Endlich darf er fliegen. Sobald er das Dröhnen der Propeller hört und von der Erde abhebt, ist er in seinem Element. Saint-Exupéry, packen Sie Ihre Sachen. Morgen früh geht's nach Casablanca. Sie sind ab sofort dem 37. Fliegergeschwader zugeteilt. Morgen früh schon? Haben Sie was in den Ohren, Rekrut? Nein. Nein, ich meine zu Befehl. Sachen packen. 37. Geschwader, Casablanca. Im August 1921 wird Antoine in Marokko stationiert, das seit Mitte des 19. Jahrhunderts zur einen Hälfte französisches, zur anderen Hälfte spanisches Protektorat war. Protektorat, das bedeutet eigentlich Schutzgebiet. Man könnte es aber auch als Vorstufe zur Kolonie bezeichnen, denn die Staaten verlieren ihre Eigenständigkeit. Antoine freut sich. Casablanca, eine wunderschöne Stadt wie aus Tausend und einer Nacht. Die Wüste von oben sehen, eine fremde Kultur kennenlernen. Auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung zum Kasernenleben in Straßburg. So denkt er zumindest. Diese Hitze bringt mich noch um. Doch zunächst zeigt sich das nordafrikanische Land dem jungen Rekruten nicht unbedingt von seiner schönsten Seite. Von Casablanca habe ich jetzt schon genug. Komm, Antoine, es gibt Suppe. Ja, ich habe keinen Hunger. Es ist einfach zu heiß. Es gibt nur eines, das mir hier gefällt. Das sind die Sonnenaufgänge. Theatralisch entfalten sie sich. Eine rote Sonne, so rot, wie ich noch nie eine sah. Unermüdlich schreibt er nach Hause, um die Langeweile zu mildern. Und er bittet seine Mutter, ihm ihre Antwortbriefe per Luftpost zu schicken, damit sie schneller bei ihm ankommen. Noch ahnt er nicht, dass die Luftpost, die es in der Form erst seit knapp 10 Jahren gibt, in seinem Leben bald eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Nach einer Weile findet Antoine doch noch Gefallen an diesem fremdartigen und zauberhaften Marokko. Viele seiner Beobachtungen hält er in kleinen Bildern fest, die er mit einem Kohlestift in seine Skizzenbücher zeichnet. Wenn er frei hat, durchstreift er Casablanca auf eigene Faust, durch enge Gassen und geschäftige Basare, vorbei an majestätischen Moscheen und Palästen, besucht Salons, in denen er auf dicken Kissen sitzend Tee trinkt, Zigaretten raucht und Karten spielt. Einmal reist er nach Rabat, heute die Hauptstadt Marokkos, welche etwa 50 Kilometer nordöstlich von Casablanca an der Atlantikküste liegt. Rabat war zu dieser Jahreszeit einfach himmlisch. Ich begann, Marokko zu verstehen. Endlose Spaziergänge in den lichtdurchfluteten Straßen mitten unter dem Volk. Ach, wenn ich doch nur Aquarelle malen könnte. Welch eine Farbe! Welch eine Farbe! Es ist märchenhaft, wenn man zu sehen versteht. Endlose Spaziergänge in den Straßen der Wohlhabenden. Dem engen Durchgang zugewandt öffnen sich schwere Tore, die so viele Geheimnisse bergen. Keine Fenster. Von Zeit zu Zeit ein Brunnen und Eselchen, die trinken. Endlich kann Antoine jetzt zu seinen ersten Flügen starten und das schroffe Land von oben erkunden, eingepackt in einen schweren Fliegeranzug, in dem er aussieht wie ein Eskimo. Auf dem Kopf trägt er eine Maske mit einem schmalen Seeschlitz, darüber eine Fliegerbrille und um den Hals einen weißen Jersey-Schal, den ihm seine Mutter geschenkt hat. Auch wenn es in Marokko heiß ist, hoch oben im offenen Cockpit eines Flugzeugs ist es kalt und ungemütlich. Dann kommt der Tag des Abschieds. Antoine legt mit einem Dampfer Richtung Marseille ab. Langsam verschwindet die Stadt Tanger in der Ferne. Lebe wohl, Marokko. Ein bisschen wehmütig schaut Antoine über die blaue Fläche des Ozeans zurück zur Küste. Das Land und seine Einwohner sind ihm ans Herz gewachsen. Doch es ist kein Lebewohl für immer. Eher ein Auf Wiedersehen. Denn es wird nicht das letzte Mal sein, dass Antoine Marokko besucht. Schon bald wird er zurückkehren und dann mit einem besonderen Auftrag. Einige Jahre später, 1926, Toulouse in Südfrankreich. Treten Sie ein. Monsieur Dorat? Ach, Sie müssen Saint-Exupéry sein. Ja, Monsieur. Ich bin hier, um mich für die Stelle als Kurier zu bewerben. Na, dann wollen wir mal sehen, was Sie so auf dem Kasten haben. Kommen Sie. Sie wollen, dass ich gleich fliege? Was? Der war gut. Bevor ich Sie mit einer meiner Maschinen fliegen lasse, bauen Sie erstmal ein paar Motoren auseinander und machen Sie picobello sauber und schrauben Sie wieder zusammen. Ein Pilot, der seine Maschine nicht in- und auswendig kennt, ist kein Pilot. Und dann in ein paar Wochen sehen wir mal, ob Sie fliegen. Didier Dorat ist Chef der Aéropostale in Toulouse. Ein ziemlich harter Kerl mit dunklem Schnauzbart und streng dreinblickenden Augen. Die Aéropostale, die nach ihrem Gründer Pierre Latécoère, auch Compagnie Latécoère genannt wird, ist 1918 ins Leben gerufen worden und betreibt einige, inzwischen viel genutzte Postfluglinien in die französischen Kolonien Afrikas bis nach Dakar im Senegal. Braucht ein Brief oder ein Paket zu dieser Zeit mit dem Schiff zum Teil Wochen bis zum Ziel, benötigt ein Flugzeug nur wenige Tage. Die Zeitersparnis ist enorm. Und da Zeit Geld ist, ist die Postfliegerei ein recht einträgliches Geschäft. Wie viele Flugstunden haben Sie? Nun, ich verfüge über einige Erfahrung. Bin in Marokko geflogen. Und zuletzt habe ich Rundflüge über Paris gemacht. Für Touristen. Ja. Marokko, gut zu wissen. Da haben wir auch ein paar Stationen. Vielleicht können wir sie da irgendwann mal einsetzen. Schon mal abgestürzt? Nur einmal. In Le Bourget. Ich brauche hier keine Zirkusartisten. Ich brauche Busfahrer, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich denke schon. Kein unnötiges Risiko eingehen. Die Fracht von A nach B befördern. Und die Maschine in einem Stück zurückbringen. Ja, mit der Einstellung können Sie es weit bringen. Wenn Sie sich nicht zu dumm anstellen. So, und jetzt schnappen Sie sich einen Schraubenschlüssel und machen Sie an die Arbeit. Ja, Monsieur. Didier Dora wird von seinen Männern respektiert und geachtet, auch wenn er ein hartes Regiment führt. Sein Drill ist so gefürchtet wie legendär. Doch es geht ihm darum, dass keiner seiner Piloten bei den gefährlichen Flügen zu Schaden kommt. Deshalb werden sie auf dem Flugplatz Montaudran bei Toulouse intensiv vorbereitet. Wer die hohen Ansprüche Duras nicht erfüllt, fliegt raus. Wie meine Kameraden ließ ich die Probezeit über mich ergehen, die alle Jungen durchmachen müssen, ehe ihnen die große Ehre zuteil wird, die Post zu befördern. Flugversuche, Langstreckenflüge, Toulouse-Perpignan, über 160 Kilometer, elende Stunden Wetterkunde im hintersten Winkel eines eisigen Flugzeugschuppens. Wir lebten in unbestimmter Furcht vor den Bergen in Spanien, die wir noch nicht kannten, und in Ehrfurcht vor den Alten. Die Alten. Das sind die Veteranen unter den Piloten. Männer mit wettergegerbten Gesichtern und Nerven aus Stahl, die schon im Krieg geflogen sind und die Anfänger wie Antoine stets spüren lassen, dass sie sich ihren Respekt erst noch verdienen müssen. Durch Taten. Antoine brennt darauf, endlich dazuzugehören. Nachdem er 1923 als Offizier der Reserve aus dem Militärdienst ausgeschieden war, hatte er einige Jahre als Buchhalter in einer Ziegelei und danach als Vertreter für Lastkraftwagen gearbeitet. Nicht, weil ihm das besonders viel Spaß gemacht hätte, sondern weil die Familie seiner Verlobten, Louise de Villemorin, nicht wollte, dass ihr Schwiegersohn in Spe einem so gefährlichen Beruf wie dem des Piloten nachging. Antoine ist sehr verliebt in seine kluge und schöne Lulu, die halb Paris den Kopf verdreht. Doch leider verliert die anspruchsvolle Lulu bald das Interesse an ihm. Die Beziehung zerbricht und die Verlobung wird aufgelöst. Daran hat Antoine noch lange zu knabbern. Umso mehr fiebert er dem Tag entgegen, an dem er sich endlich ins Abenteuer stürzen und all das hinter sich lassen kann. Außerdem widmet er sich wieder ernsthaft dem Schreiben. Liebste Maman, die erste Hälfte meines Romans ist so gut wie fertig. Er reift Seite für Seite. Es ist das innere Drama eines Typen, das sichtbar wird. Im April 1926, einige Monate bevor er bei der Aeropostal eingestellt wird, erscheint seine erste Novelle in der renommierten Zeitschrift Le Navire d'Argent. Sie trägt den Titel L'Aviateur, der Flieger. Natürlich geht es darin um die Fliegerei und die Gefahren, auf die sich die Pioniere der Luftfahrt einlassen. Nach einer Weile hat sich Antoine hochgearbeitet und Didier Dora von seinen Qualitäten überzeugt. Er fühlt sich im Kreis der anderen Piloten pudelwohl und verbreitet stets gute Laune. Das Besondere an der Aeropostal ist, dass dort Männer aus allen gesellschaftlichen Schichten gleichberechtigt arbeiten. Ob jemand wie Antoine aus einem alten Adelsgeschlecht stammt oder wie Henri Guillaumet aus einer einfachen Bauernfamilie, das spielt keine Rolle. Was zählt, ist Disziplin und Leistung. Jeder muss sich auf den anderen hundertprozentig verlassen können. Antoine beherzigt das. Und aus dem einst so sprunghaften, suchenden Jungen wird ein gestandener Mann, der Verantwortung übernimmt. Sie fliegen morgen. Sie kennen die Vorschriften? Ja, Herr Direktor. Wir durften unter keinen Umständen Wolkenmassen über den Pyrenäen überfliegen. Das war strikt verboten. Der Flieger, dem da der Motor ausgefallen wäre, wäre in der weißen Watte verschwunden und an die Berge gerannt, ohne sie vorher sehen zu können. Nach Kompass fliegen ist schon schön. Über Nebelmeere wegsteuern, das macht sich fein, ja? Aber vergessen Sie nicht, unter den Wolken wartet auf Sie die Ewigkeit. Guten Flug. Danke, Monsieur Dora. Als ich das Direktorzimmer verließ, packte mich knabenhafter Stolz. Henri! Henri! Dora! Allah hat mich eingeteilt. Ich fliege. Schon morgen. Du bist selig, was? Hey, das müssen wir begießen, ja? Mein Kamerad Guillaume war vor mir auf dieser Strecke geflogen. Er besaß gewissermaßen den Schlüssel zu Spanien. Von ihm musste ich mich einweihen lassen. Hey, du wirst schon sehen. Alles klappt tadellos. Ab sofort darf sich Antoine offiziell als Pilot der Compagnie Latécoère bezeichnen. Jetzt gehört er dazu. Ab sofort fliegt Antoine regelmäßig die Linie Toulouse-Casablanca-Dakar und erlebt dabei so manches Abenteuer. Einmal muss er in der Wüste notlanden, ein anderes Mal im Senegal, wo er den hilfsbereiten Einheimischen, die, wie er seiner Mutter schreibt, noch nie zuvor einen Europäer gesehen hatten, Marmelade schenkt. Als ich mich auf meiner Strohmatte ausgestreckt hatte, stattete mir das ganze Dorf einen Besuch ab. Ich hatte 30 Personen gleichzeitig in meiner Hütte, die mich betrachteten. Um 3 Uhr früh brach ich wieder auf, im Mondschein, zu Pferde, mit 2 Führern. Das sah fast nach alter Forschungsreisender aus. Lebt wohl, meine Freunde, und vielen Dank für eure wunderbare Gastfreundschaft. Beim nächsten Mal bringe ich eine ganze Kiste Marmelade mit, versprochen. Schließlich wird Antoine zum Direktor eines kleinen, gottverlassenen Flugplatzes ganz im Süden Marokkos befördert. Kap Juby, ein wichtiger Posten. Denn Pierre Latécoère hat einen verwegenen Plan ausgeheckt. Er will die Luftpostlinie bis nach Argentinien in Südamerika erweitern. Dazu braucht er ein dichtes Netz aus Flugplätzen entlang der Küste, wo die Maschinen aufgetankt und gewartet werden können. Denn die Motoren sind immer noch sehr anfällig und laufen selten länger als 100 Stunden ohne Probleme. Doch das Gebiet der Westsahara wird von den Spaniern kontrolliert, die das Treiben der französischen Luftpostpioniere auf ihrem Territorium argwöhnisch beobachten, auch wenn sie sie dulden. Ihr Fort liegt gleich neben dem Flugfeld. Die wahren Herren der Gegend sind aber die Nomadenstämme der Wüste, mit denen es immer wieder Probleme gibt. Nicht selten kommt es zu Überfällen und Aufständen gegen die Spanier. Und auch untereinander sind sich die Stämme nicht grün. Ich habe diese schrecklichen Mauren von nahem gesehen. Sie tragen blaue Gewänder und einen gewaltigen, lockigen Haarschopf. Atemberaubend. Sie kommen nach Juby, nach Agadir, nach Villa Cisneros, um sich die Flugzeuge aus der Nähe zu besehen. Sie bleiben dort stundenlang, schweigend. Auch wenn Antoine die Mauren anfangs unheimlich sind, knüpft er bald gute Beziehungen. Sie geben ihm den Namen Kommandant der Vögel. Manchmal nennen sie mich auch Marabu der Weißen. Klingt hübsch, oder? Aus Sicht seiner Vorgesetzten ist Antoines Arbeit in Cap Juby ein voller Erfolg. Doch manchmal setzt ihm die Einsamkeit der Wüste arg zu. Dann fühlt er sich verloren, Heimweh quält ihn und er wünscht sich zurück nach Hause zu seiner Familie. Selbst der kleine Fennec, ein Wüstenfuchs mit riesigen Ohren, der ihm Gesellschaft leistet, vermag die trüben Gedanken nicht immer zu zerstreuen. Liebste Maman, was für ein Mönchsleben führe ich doch. Im verlorensten Winkel von ganz Afrika, mitten in der spanischen Sahara. Ein Fort am Strand, unsere Baracke daneben und dann nichts mehr über Hunderte und Hunderte von Kilometern. Alle 8 Tage kommt eine Maschine hier vorbei. Dann herrscht 3 Tage Stille. Allmählich werde ich zum Griesgram. Er beschließt, ein Buch zu schreiben, um die Langeweile zu vertreiben und seine Erfahrungen in der Wüste zu verarbeiten. Daraus wird sein erster richtiger Roman, Südkurier, der 1929 im Verlag Gallimard erscheint, wie später alle seine Bücher. Schon an! Du elendes Ding! Doch übrigens nicht alle Tage verlaufen so ereignislos. Manchmal geht es auch hoch her. Mehr als einmal muss Antoine notgelandete Kollegen aus der Wüste retten. was angesichts der schier unendlichen Größe der Sahara ein sehr gefährliches Unterfangen ist. Doch Antoine würde niemals einen Kameraden im Stich lassen. Einmal lässt er auf einem improvisierten Gefährt einen Flugzeugmotor mehr als 30 Kilometer durch die Wüste schleppen, tief in das Herrschaftsgebiet eines besonders kriegerischen Nomadenstamms, um ihn mitten in einem heftigen Feuergefecht an ein notgelandetes Flugzeug zu montieren. Sie kommen immer näher! Antoine, was sollen wir tun? Sie werden uns umbringen! Ich hab's gleich! Zieh den Kopf ein! Antoine! Diese mutige Rettungsaktion begründet Antoines Ruf als unerschrockener Held und macht ihn über Nacht weltweit bekannt. Jeder Pilot kennt nun den unerschrockenen Flugpionier und verehrt ihn. Ich habe in 5 Tagen etwa 8000 Kilometer Sahara überflogen. Ich wurde von Mauren, etwa 300 Kerlen, beschossen wie ein Kaninchen. Ein anderes Mal werden gleich 2 Kuriermaschinen vermisst. Bald erfährt er, dass eine der Besatzungen, die Piloten Ren und Serre, in die Hände eines feindlichen Stammes gefallen sind. Was die Besatzung der 2. Maschine angeht, so ist sie vermutlich irgendwo im Süden ums Leben gekommen. Denn wir haben keinerlei Nachricht von ihr. Von der Wüste und den schießwütigen Nomaden hat Antoine einstweilen die Nase voll. Er will unbedingt zurück nach Europa. Aber sein Pflichtgefühl verbietet es ihm zu gehen, bevor er seine Kameraden gerettet hat. Doch leider gelingt ihm dies nicht. Schließlich wird er abgelöst und sein Nachfolger muss nun die zähen Verhandlungen mit den Stämmen führen. Viel Glück, mein Freund. Pass auf dich auf. Danke, Antoine. Wir holen unsere Jungs da schon raus. Mach dir keine Vorwürfe. Du hast alles Menschenmögliche getan. Jetzt ab nach Hause mit dir und grüß mir die Heimat. Einige Jahre gehen ins Land. 1928 wird die Postfluglinie Westafrika-Südamerika eingerichtet und Antoine zum Direktor der Aeropost der Argentina ernannt. Seine Aufgabe besteht darin, reguläre Luftfrachtlinien innerhalb Südamerikas aufzubauen. Er macht seinen Job gut, auch wenn er mit Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, nicht richtig warm wird. Buenos Aires ist eine abscheuliche Stadt. Ohne Charme, ohne Erholungsmöglichkeiten, ohne irgendwas. Dafür hat er zum ersten Mal in seinem Leben keine Geldsorgen. Als Direktor verdient er sehr gut. Jetzt kann er seiner Mutter endlich was zurückzahlen. Er heiratet Consuelo Suncin, eine kluge und temperamentvolle Südamerikanerin, und beginnt mit der Arbeit an seinem 2. Roman, Nachtflug, in dem er erneut von der gefährlichen Arbeit der Piloten berichtet. Außerdem schreibt er mit an einem Filmdrehbuch für Hollywood. Auch wenn er jetzt weniger fliegt als früher, als Direktor eines großen Unternehmens hat man eine Menge anderer Verpflichtungen, setzt er sich doch ab und an selbst an Steuer, um neue Routen zu erkunden. Liebste Maman, kürzlich war ich in Chile, in Santiago, wo ich französische Freunde wiederfand. Was für ein schönes Land und wie großartig sind die Anden. Ich befand mich dort in 6500 Metern Höhe, als ein Schneesturm aufkam. Alle Felsenspitzen spielen Schnee, als seien sie Vulkane. Und mir war, als begänne das ganze Gebirge zu brodeln. Bestimmt ist es genauso unzugänglich wie eine Festung. Zumindest diesen Winter. Und darüber, im Flugzeug, ein Gefühl traumhafter Einsamkeit. Die Überquerung der Anden mit ihren zum Teil über 7000 Meter hohen Gipfeln stellt für die Flugpioniere eine große, oft lebensgefährliche Herausforderung dar. Antoines Kamerad Henri Guillaume, der immer dort zu finden ist, wo es neue Routen zu entdecken gilt, überquert das Gebirge über 90 Mal in seinem Leben. Einmal muss er notlanden, mitten im Nirgendwo. Antoine kehrt gerade aus dem tiefen Süden Argentiniens zurück, als ihn die beunruhigende Nachricht erreicht. Wir haben den Kontakt zu Guillemet verloren. Er ist seit 50 Stunden überfällig. Ich kam aus dem hintersten Patagonien zurück und traf den Flieger Delay in Mendoza. Verdammt! Wir müssen ihn suchen. Tank die Maschinen auf! Los, los! Wir beide durchsuchten 5 Tage lang mit dem Flugzeug das Berggewirr, ohne etwas zu finden. Zu zweit können wir nicht viel ausrichten. Das Gebiet ist einfach zu groß. Es kam uns so vor, als würden 100 Geschwader in 100 Jahren die gewaltige Gebirgsmasse nicht zu Ende erforschen. Wir gaben jede Hoffnung auf. Als Antoine und sein Kollege Delay westlich der Anden in Santiago landen, raten ihnen die chilenischen Offiziere, die Suche abzubrechen. Es ist Winter. Ihr Kamerad hat die Nacht nicht überlebt, wenn er denn den Sturz überlebt hat. Die Nacht verwandelt jeden, über den sie kommt, in Eis. Das kann nicht sein. Nicht Guillaume. Er ist der Beste. Ich gebe ihn nicht auf. Als ich mich aufs Neue zwischen die gewaltigen Mauern und Pfeiler der Anden verlor, da meinte ich weniger Guillaume zu suchen, als ihm im tiefen Schweigen eines Schneedoms die Totenwache zu halten. Antoine ist zutiefst traurig. Langsam glaubt auch er nicht mehr daran, dass sein Freund Henri in dieser lebensfeindlichen Umgebung überlebt hat. Doch dann, am 7. Tag der Suchaktion, er sitzt gerade beim Essen in einer kleinen Gastwirtschaft in Mendoza, fliegt die Tür auf und ein Mann ruft in den Raum 2 Worte. Guillaume lebt! Was? Er lebt! Sofort lassen die Männer alles stehen und liegen und springen in ihre Maschinen. Nach 40 Minuten landete ich neben einer Straße, auf der ich, Gott weiß woran, den Wagen erkannt hatte, der Guillaume auf San Rafael zuführte. War das ein Wiedersehen? Henri! Henri! Wir weinten alle. Wir erdrückten ihn fast in unseren Armen. Und er lebte. Er war auferstanden. Er hatte sein eigenes Wunder gewirkt. Ihr zerquetscht mich ja. Was ist passiert? Ich kann dir sagen, was ich getan habe. Kein Tier hätte es fertiggebracht. Du musst mir alles haargenau erzählen. Aber jetzt bringen wir dich erstmal nach Hause. Du siehst ja furchtbar aus. Guillaume hat Erfrierungen und Prellungen am ganzen Körper. Es dauert lange, bis er wieder fliegen kann. Antoine besucht ihn oft am Krankenbett und flößt ihm Unmengen an heißem Tee ein, damit er wieder zu Kräften kommt. Die Stöße waren so hart, dass mir die Gurte ins Fleisch schnitten. Alle Scheiben waren sofort beschlagen. Ich konnte kaum die Geräte ablesen. Wie ein Hut wurde ich von 6.000 auf 3.500 gerollt. Wie hast du die Maschine runterbekommen? Über einem See, dem Diamantsee. Du kennst ihn. Ja. Ich war in dem Kessel gefangen. Der Sturm drückte mich immer tiefer. Ich wusste, da komme ich nicht mehr raus, ohne an den Felsen zu zerschellen. Also ließ ich die Maschine kreisen, dicht über dem schwarzen Wasser, bis der Treibstoff ausging. Und dann, Bums. Teufelskerl. Als ich ausstieg, warf mich der Wind einfach um. Ich wickelte mich in ein paar Postsäcke und verkroch mich unter dem Rumpf des Flugzeugs. 2 Tage habe ich da gehockt. Dann bin ich los. Ohne Pickel, ohne Seile, ohne Lebensmittel ging er immer weiter. Er erstieg Höhen von 4.500 Metern. Oder er bahnte sich einen Weg an senkrecht abfallenden Wänden entlang. Blut lief aus Füßen, Knien und Händen bei 40 Grad Kälte. Wie konntest du das durchstehen? Ich sagte mir die ganze Zeit, alle glauben an mich. Da wäre ich ein Schweinehund, wenn ich nicht marschierte. Auch wenn man sich irgendwann nur noch schlafen legen möchte. Ja. Aber das ist das sichere Ende. Also lief ich. 5 Tage und 4 Nächte. Immer weiter und weiter. Flugpioniere haben es nicht leicht. Auch Antoine erlebt schwere Abstürze und auch er wäre mehr als einmal dabei fast ums Leben gekommen. Im Jahr 1935 packt ihn wieder das Flugfieber. Er schmiedet einen verwegenen Plan und startet zusammen mit seinem Mechaniker André Prévost zu einem Rekordversuch. Einmal im Flugzeug um die halbe Welt. Von Paris nach Saigon im heutigen Vietnam. Viele halten Antoine für verrückt, doch er lässt sich nicht beirren. Eigentlich müssten wir längst in Kairo sein. Ja, das will ich meinen. Ist das dort ein Stern oder ein Leuchtturm? Doch das seltsame Licht, das die beiden durch die Scheiben sehen, ist kein Leuchtturm. Sie sind fernab jeder Zivilisation, mitten in der libyschen Wüste. Antoine hat in der Dunkelheit die Orientierung verloren und der Treibstoff geht langsam, aber sicher zur Neige. Schließlich müssen sie mitten im Nirgendwo notlanden. Mein Gott! Ich geh runter! Stopp! Wir waren mit 270 Kilometern Stundengeschwindigkeit auf dem Boden aufgesetzt. Ich glaube, ich erwartete in dem Bruchteil der Sekunde, der dem Aufprall folgte, weiter nichts als den riesigen Purpurstern der Explosion, die uns beide zermalmen würde. Aber er kam nicht. Es gab nur ein Erdbeben, das unsere Kabine verheerte, Fenster herausriss, Bleche 100 Meter weit schleuderte und uns bis ins Tiefste mit seinem Grollen erfüllte. Schnell, raus! Die beiden Männer kriechen aus dem Trümmer des Flugzeugs und bringen sich in Sicherheit. Die Maschine kann jeden Augenblick in Flammen aufgehen. 20 Meter von der Absturzstelle entfernt bleiben sie schließlich stehen und blicken sich um. Alles heil. Alles heil. Alles heil. Ein Mist! Während der Mechaniker Prévost alle Stromkreise des Flugzeugs unterbricht, damit nicht doch noch ein Feuer ausbricht, überlegt Antoine fieberhaft, wo sie sich befinden. 160.000 Quadratkilometer Wüste. Wo zum Teufel sind wir? Das ist nicht alles. Das Wasser. Die Tanks sind gerissen. Es ist alles weg. Bis auf diesen halben Liter Kaffee in der Thermoskanne und einen Schluck Weißwein. Es reicht nicht mal für 5 Stunden Marsch. Verdammt! Unbarmherzig brennt die Sonne auf den Sand herab. Erschöpft und verzweifelt kauern sich die beiden in den Schatten der Flugzeugkabine. Sie wissen, wenn sie allzu weit vom eigentlichen Kurs abgekommen sind, wird man sie niemals finden. Das wäre ihr sicheres Ende. Schade. Hätte so gut mit einem Schlag Schluss sein können. Jetzt sitzen wir hier und... Wir müssen hier weg. Morgen früh brechen wir auf. Antoine weiß, wenn sie eine Chance haben wollten, dann durften sie hier nicht länger sitzen bleiben. Ohne Wasser wären sie binnen 3 Tagen tot. Wir gingen der Sonne entgegen. Gegen jede Vernunft hatte ich nämlich beschlossen, scharf nach Osten zu marschieren. Ich war davon überzeugt, dass wir jenseits des Nils waren. Ein Irrtum, wie sich bald herausstellen sollte. Die Hitze wird immer unerträglicher. Über dem Sand bilden sich Luftspiegelungen. Schließlich brechen Antoine und Prévost den Versuch ab und kehren zurück zu ihrer Maschine, die sie nur mit viel Glück wiederfinden. Die letzten Flüssigkeitsvorräte haben sie aufgebraucht. Sie müssen ihre Kräfte jetzt sehr gut einteilen, jede unnötige Anstrengung vermeiden. Ihre einzige und letzte Hoffnung besteht darin, irgendjemanden auf sich aufmerksam zu machen. In der endlosen Wüste ein schier aussichtsloses Vorhaben. Dennoch probieren sie es. Sie tragen einige Trümmer zusammen, warten, bis die Nacht hereinbricht und entzünden mit dem restlichen Benzin ein großes Signalfeuer. Beten Sie, Prévost. Und wenn das nicht hilft, haben wir zum Glück noch den Revolver. Das habe ich nicht gehört. Wir geben uns nicht einfach auf. Wir sind Piloten und keine Feiglinge. Langsam brennt das Feuer runter. Dann erlischt es, ohne dass irgendjemand es gesehen hat. Am nächsten Morgen wischen die beiden Männer den Tau von den Tragflächen, ein öliges, ekelhaftes Gemisch, und benetzen damit ihre Lippen. Besser als nichts. Zwei weitere Tage vergehen und der Durst macht die beiden Männer schier wahnsinnig. Sie sehen Luftspiegelungen, Fata Morganas, Trugbilder von kühlen Oasen oder Menschen, die ihnen zur Hilfe eilen. Doch niemand kommt. Sie müssen es auf eigene Faust versuchen. Auf, Prevost. Wir können hier nicht länger bleiben. Sonst ist es aus. Los, Prevost. Los, hoch mit dir. Der Westwind weht, der den Menschen in 19 Stunden ausdörrt. Wir gehen schnell, um die Kühle des jungen Tages auszunutzen. Wir wissen wohl, dass wir in der hellen Sonne nachher nicht mehr weiter können. Alle 500 Meter müssen sie sich ausruhen, so schwach sind sie bereits. Sie fühlen nichts mehr, die Zungen liegen wie Steine im Mund und die Kräfte schwinden immer schneller. Einzig der Wille zu überleben treibt sie weiter voran. Und dann? Ein plötzlicher Hoffnungsschimmer. Spuren. Spuren. Hier hat ein Kamel gekniet. Können sie es doch noch schaffen? Wartet hinter der nächsten Düne die Rettung? Oder wird die libysche Wüste sie verschlucken? Plötzlich erscheint der Umriss einer einsamen Gestalt auf der Düne vor ihnen. Da! Antoine blinzelt aus geröteten Augen zu der Düne hinauf. Und tatsächlich, er sieht es auch. Ein Reiter auf einem Kamel. Ein Beduine. Dann taucht neben ihm ein zweiter Reiter auf. Die Männer springen auf und werfen die Arme in die Luft. Ein Wunder! Ein Wunder! Ein Wunder, in der Tat. In letzter Sekunde, nach 5 langen Tagen in der Wüste, werden die beiden Bruchpiloten von einer Karawane gefunden, versorgt und zurück in die Zivilisation gebracht. Von dort reisen Antoine und Prévost nach Kairo in Ägypten, wo sie ihre Auferstehung tüchtig mit Champagner und Whisky feiern, vor den Augen der sich rasch einfindenden Reporter. Monsieur de Saint-Exupéry, ich würde Ihnen gerne 1-2 Fragen zu Ihren Erlebnissen in der Wüste stellen. Hatten Sie Angst zu sterben? Werden Sie nach diesem Schock noch einmal in ein Flugzeug steigen? Angst zu sterben? Ja, das kann man wohl sagen. Und ob ich noch einmal in ein Flugzeug steigen werde? Ja, heute sicher nicht. Aber vielleicht morgen wieder. Entschuldigen Sie, aber jetzt müssen wir erstmal was trinken. Ja, wir hatten die letzten Tage schrecklichen Durst. Schrecklichen Durst. Adieu, sagte der Fuchs. Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. 8 Jahre später, 1943, ein Apartment in New York. Man werde alles tun, um Hitler-Deutschland und seine Verbindung. Während Antoine als gefeierter Schriftsteller im amerikanischen Exil lebt, tobt in Europa, Afrika und Asien der Zweite Weltkrieg. Er selbst ist bis zum Sommer des Jahres 1940 als Pilot im Krieg gewesen. Danach ist er aus Altersgründen aus dem Militärdienst ausgeschieden und nach New York gegangen, wo er seine beiden berühmtesten Bücher »Wind, Sand und Sterne« und »Le Petit Prince« »Der kleine Prinz« verfasst. Doch tief in ihm drin rumort es. Es treibt ihn zurück nach Hause. Zurück zu seiner Familie, die im von deutschen Truppen besetzten Frankreich geblieben ist. Also tritt er wieder in die Armee ein. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber sind Sie sicher? Ich war mir meinem ganzen Leben nie sicherer, Herr General. Ich werde Sie nicht fliegen lassen, unter keinen Umständen. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Ihre Erfahrung ist an anderer Stelle besser aufgehoben als im Cockpit eines Flugzeugs. Antoine sei zu alt und sein körperlicher Zustand offenkundig nicht der beste, also keine Fliegerei. In Algerien beschäftigt er sich eine Zeit mit neuartigen Düsentriebwerken für Flugzeuge und erwirbt sogar einige Patente. Doch Antoine ist unzufrieden mit der Situation. Er will fliegen. Und er wird fliegen, ganz gleich, was seine Vorgesetzten sagen. Schließlich kann er sich durchsetzen, auch weil es zunehmend an fähigen Piloten mangelt. Major, wir haben Startfreigabe. Verstanden. Passen Sie auf sich auf da oben. Die Deutschen sind wachsam und fliegen Sie nicht zu tief. Nie unter 10.000 Metern, sonst sind Sie für die Messerschmitts leichte Beute. Ja, wie ein Schwarm giftiger Wespen. Keine Sorge, bis jetzt bin ich immer noch heil runtergekommen. Naja, passt immer. Ha. 31. Juli 1944. Der Flughafen Bastia Borgo in Korsika. 8.40 Uhr. Antoine startet die Motoren seiner im Sonnenlicht glänzenden P-38 Lightning. Los geht's! Zum Mittagessen bin ich wieder da! Ich bereue nichts. Ich habe den Wind auf freier See atmen dürfen. Das vergisst niemand, dem es je einmal vergönnt war. Nicht wahr, Kameraden? Wir suchen ja nicht die Gefahr. Nein, ich suche nicht die Gefahr. Ich weiß, was ich suche. Ich suche das Leben. Antoine wird seine Kameraden nie wiedersehen. Es ist sein letzter Flug. Und der Beginn einer jahrzehntelangen Spurensuche. Was an diesem 31. Juli 1944 geschehen ist, bleibt jahrzehntelang ein Rätsel. Ist er abgestürzt? Wenn ja, wo? In den Alpen, über dem Meer? Wurde er von deutschen Jagdfliegern abgeschossen? Hat er sich vielleicht sogar das Leben genommen? Was ist geschehen? Niemand vermag das Rätsel um sein Verschwinden zu lösen. Bis über 50 Jahre später, an einem Tag im Jahr 1998, ein kleines Wunder geschieht. Der Fischer Jean-Claude Bianco fischt wie so oft in den Gewässern vor Marseille in Südfrankreich. Nach dem Einholen seiner Netze hat er wie gewöhnlich nicht nur Fische, sondern auch den sogenannten Beifang im Netz. Den wirft er normalerweise ohne große Beachtung wieder zurück ins Meer. An diesem Tag jedoch fällt ihm ein kleiner Gegenstand im Netz auf. Er ist stark verkrustet, auffällig in der Form. Jean-Claude Bianco reinigt den Gegenstand und entdeckt, dass er ein Armband in der Hand hält. Ein kleines, silbernes Armband. Als er es weiter säubert, finden sich Initialen und Schriftzeichen. Auf dem kleinen silbernen Armband steht der Name seines Besitzers. Antoine de Saint-Exupéry. Der Fund ist eine Sensation. Oder vielleicht doch ein großer Schwindel? Will sich da vielleicht jemand wichtig machen? Der Fischer Jean-Claude Bianco meldet seinen Fund sofort den Behörden. Doch die Echtheit des Armbands wird zunächst angezweifelt. Ist das Armband echt? Ist es eine Fälschung? Kann es wirklich sein, dass man das Armband des Dichters an der Küste von Marseille bei einem reinen Zufall gefunden haben könnte? Erst später haben dann Untersuchungen ergeben, dass es tatsächlich das Armband Antoine de Saint-Exupéry ist. Das Armband ist echt. Lino von Garzen ist Tauchlehrer am Starnberger See und leidenschaftlicher Unterwasserarchäologe. Meine große Leidenschaft ist die Forschung nach verlorenen und versunkenen Flugzeugen. Flugzeugwracks haben irgendwie einen besonderen Reiz. Wenn man ein Schiffswrack auf dem Meeresgrund findet, ist es nicht unbedingt was besonders Ungewöhnliches. Bei Flugzeugen dagegen sieht man sofort unter Wasser, sie gehören dort eigentlich nicht hin. Die Luftschrauben, die Flügel, alles erinnert irgendwie an ein Wasserfahrzeug, ist es aber letztendlich dann doch nicht. Ein Zufall will es, dass Lino von Garzen mit dem Rätsel um das mysteriöse Verschwinden Antoine de Saint-Exupérys in Berührung kommt. Im Jahr 2005 reist er wieder einmal von Bayern nach Südfrankreich, um ein ganz bestimmtes Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg aufzuspüren. Eine deutsche Junkers, U-88, die vor der Küste auf dem Meeresgrund liegen soll. In Marseille trifft sich Lino mit dem Berufstaucher Luc Van Rell, der sich in der Gegend bestens auskennt und auch in extremen Tiefen von 80 bis 85 Metern taucht. Von ihm erhofft er sich nützliche Informationen zu dem deutschen Flugzeug. Ich bin nach Marseille gefahren, um mich mit ihm über ein anderes Flugzeugwrack auszutauschen. Und dabei kam das Gespräch auf Antoine de Saint-Exupéry und sein Flugzeug zustande. Van Rell erzählt ihm, dass, nachdem der Fischer das Armband Saint-Exupérys fand, man im Labor einen Stofffetzen untersuchte, der sich zwischen den kleinen Kettengliedern verfangen hatte. Bald wird klar, dass es sich dabei um Naturseide handelt, dem gleichen Material, aus dem damals auch Pilotenanzüge gefertigt worden waren. Luc Van Rell beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Der Luc Van Rell war in Marseille aufgewachsen und schon sein Vater war ein bekannter Taucher, der sich in der Gegend sehr, sehr gut auskannte. Er kannte zudem den Fischer, der ihm das Armband gefunden hatte, und hat dann eins und eins zusammengezählt und hat sich gedacht, östlich von Marseille, nahe der Insel Riou, müsste man dementsprechend auch das Wrack der P-38 finden können. Und auch sein Vater hatte ihm schon mal erzählt vor Jahren, dass er dort zufällig Wrackteile von einem Flugzeug gefunden hatte. Zum ersten Mal gibt es einen handfesten Hinweis darauf, was vor 60 Jahren mit Antoine de Saint-Exupéry geschehen ist. Luc Van Rell sucht die Gegend rund um die kleine Insel systematisch ab. Aber wie macht man das genau? Gute Frage. Also in dem Fall war es ihm ja ungefähr bekannt, wo das Flugzeugwrack liegen musste. Das heißt, man musste jetzt nicht erstmal aufwendig mit Sonargeräten oder anderen technischen Geräten nach diesem Flugzeug suchen, sondern konnte ganz gezielt die Stelle nahe der Insel Grand Congolais absuchen. Dort hat er dann auch die Wrackteile wiedergefunden, von denen sein Vater ihm schon mal erzählt hatte. Es war aber am Anfang eigentlich gar nicht klar, um welche Maschine handelt es sich. Es ist mehr oder weniger ein großes Trümmerfeld. Das Trümmerfeld ist ungefähr einen Kilometer lang und 400 Meter breit. Also die Flugzeugteile liegen weit verteilt auf dem Meeresgrund. Er hat dann angefangen, mal die Flugzeugteile, die er dort gefunden hatte, zu fotografieren. Und dann über Wasser mit Dokumenten, Zeichnungen abgeglichen. Hat geschaut, zu welchem Flugzeug könnten die gehören. Und relativ schnell war klar, es handelt sich um eine P-38. Also genau das Flugzeug, mit dem Saint-Exupéry verschwunden ist. Einige der Flugzeugteile wurden geborgen, die wurden dann restauriert und gereinigt. Und beim Reinigen dieser Teile hat man eine Nummer gefunden, auf einem Blech. Und diese Nummer war genau die Nummer des Flugzeugs von Antoine de Saint-Exupéry. Nun ist also klar, Antoine ist mit seinem Flugzeug im Jahr 1944 abgestürzt. Doch das beantwortet noch immer nicht die Frage, warum er ins Meer gestürzt ist. Seit dem Verschwinden von Antoine de Saint-Exupéry haben sich ja verschiedenste Mythen und Gerüchte gebildet, wie er denn verschwunden sein könnte. Dass er frustriert vom Krieg und der politischen Situation und der Umstände seiner Zeit gar nicht wieder zurückkehren wollte und bewusst mit seiner Maschine im Mittelmeer verschwunden ist. Es gab auch noch die Theorie, dass es einen technischen Defekt gab. Auch das hatte er in den vorherigen Einsätzen schon öfter gehabt. Auch das hätte zu einem Absturz führen können. Die eigentlich wahrscheinlichste Theorie, dass er vielleicht abgeschossen worden sein könnte, wurde ganz kurz nach seinem Verschwinden diskutiert. Es gab einige Hinweise, aber später zugunsten der anderen Theorien wurde diese eigentlich immer mehr in den Hintergrund verdrängt. Das Rätsel bleibt ein Rätsel. Dass Antoine de Saint-Exupéry aber Selbstmord begangen haben könnte, glaubt Lino nicht. Es passt nicht zum Wesen des Menschen. Alles, was er bislang getan hat, deutet nicht darauf hin, dass er seinem Leben auf diese Weise ein Ende setzen würde. Viel wahrscheinlicher dagegen war eigentlich die Möglichkeit, dass er abgeschossen worden sein könnte. Es war Krieg, deutsche Jagdflieger waren im Einsatz. Ist aus meiner Sicht eigentlich die wahrscheinlichste aller Möglichkeiten von Anfang an gewesen. Das Problem war nur, wie sollte man dort Spuren finden? Es gibt keine erhaltenen Dokumente, die das Ganze belegen könnten. Nachdem die alliierten Truppen in Frankreich gelandet waren, haben die Deutschen eilig alle militärischen Dokumente vernichtet, damit sie nicht in die Hände des Kriegsgegners fielen. Also, wenn bislang kein Dokument gefunden wurde, das einen Abschuss beweist, heißt das für Lino noch lange nicht, dass er nicht doch stattgefunden hat. Während eines seiner zahllosen Tauchgänge im Trümmerfeld vor der Insel Rioux, wo er Wrackteile der P-38 Lightning Saint-Exupérys gefunden hatte, stößt Luc Van Rell im sandigen Grund auf eine Gorgonie, eine farbenprächtige Koralle. Eigentlich nichts Besonderes, davon gibt es hier Unmengen. Doch Luc schaut sie sich trotzdem genauer an. Er weiß, Gorgonien wachsen auf festem Untergrund wie Steinen und Felsen oder eben Trümmerteilen. Und siehe da, sein Instinkt hat ihn nicht getäuscht. Er ertastet eine Metallstange. Er gräbt mit den Händen ein wenig tiefer im Sand und entdeckt einen großen Metallgegenstand. Einen Motor. Einen Flugzeugmotor. Doch es ist nicht, wie er zuerst denkt, der Motor einer Lightning, sondern ein V12-Motor von Daimler-Benz. Er gehörte also zu einer deutschen Maschine. Aber wieso lag er mitten im Trümmerfeld einer P-38? Hatte es hier einen Luftkampf gegeben? Wer war der deutsche Pilot? Könnte dieser Motor einfach der erste Hinweis sein, dass deutsche Jagdflieger, deutsche Flugzeuge beteiligt waren an dem Tag, an dem Saint-Exupéry ins Meer gestürzt ist? Lino fängt nach den Erzählungen von Luc Van Rell sofort Feuer. Er wittert ein großartiges Forschungsabenteuer und will unbedingt dabei sein. Bei einem gemeinsamen Tauchgang im Jahr 2005 begleitet er Luc Van Rell. Zusammen suchen sie nach einer Seriennummer und dem Wartungsschild des Motors. Doch beides liegt tief verborgen unter dem Sand. Dort dran zu kommen, ist in einer Tiefe von 56 Metern ein extrem schwieriges Unterfangen. Also beschließen die Unterwasserarchäologen, den ganzen Motorblock zu bergen, damit sie ihn an Land genauer untersuchen können. Der Motor wurde dann in den Hafen geschleppt, in den nächsten nach Marseille, und dann auf einen Anhänger verladen und nach Deutschland gebracht. Zurück zu Hause zerlegt Lino zusammen mit Spezialisten des Werftvereins Oberschleißheim den Motor in seine Einzelteile und untersucht ihn gründlich. Alle Teile werden gesäubert und konserviert. Danach taucht er ab in die Archive der Daimler AG und der Firmen Bosch und Skoda in Pilsen sowie anderen Zulieferfirmen, die vor 60 Jahren im deutschen Flugzeugbau tätig waren. Eine mühsame Puzzlearbeit. Es war klar, dieser Motor gehörte zu einem deutschen Jagdflugzeug, zu einer Messerschmitt 109. Und es war zudem klar, dass dieser Motor irgendwann zwischen 1943 und Mitte 1944 ins Mittelmeer gestürzt sein muss. Dementsprechend bestand natürlich schon eine gewisse Möglichkeit, dass der Motor im Zusammenhang mit Saint-Exupéry stehen könnte. Bei weiteren Forschungen haben wir festgestellt, dass dieser Motor zu einem besonderen Modell einer Messerschmitt 109 gehörte, die zu dieser Zeit nicht mehr im Einsatz war. Also nichts weiter als ein Zufall? Keine Verbindung zu Saint-Exupéry? Genau. Also sind der Motor und Antoine de Saint-Exupéry nur durch einen reinen Zufall an der gleichen Stelle auf dem Meeresgrund gelandet. Dennoch war die Arbeit nicht umsonst. Die Forschungen um den Motor haben auf jeden Fall den großen Erfolg gebracht, dass wir den deutschen vermissten Piloten identifizieren konnten. Auch eine sehr interessante Geschichte. Die Geschichte des jungen deutschen Piloten Alexis Prinz zu Bentheim, die wir an dieser Stelle leider nicht verfolgen können. Doch sie führt letztendlich dazu, das große Mysterium um Antoine de Saint-Exupéry weiter zu lüften. Denn Lino von Garzen gibt nicht auf. Wenn der Meeresgrund seine Geheimnisse nicht preisgeben will, dann muss er eben einen anderen Weg finden. Wir hatten parallel bei den Forschungen zu dem deutschen Motor das gleiche Problem wie beim Verschwinden Saint-Exupérys. Es gibt keine Dokumente und nur sehr wenig Unterlagen zu dieser Zeit. Und so war aus der Not heraus eigentlich der Gedanke entstanden, dass wir Zeitzeugen befragen müssten. Wer war damals unten in Südfrankreich stationiert? Wer könnte sich vielleicht noch erinnern an einen Flugzeugabsturz nahe der Île de Rio? Das heißt, wir haben gar nicht gezielt nach Saint-Exupéry geforscht, sondern eigentlich zu einem deutschen Motor, während wir diese Leute angerufen haben. 1200 Telefonate haben wir geführt. Und irgendwann hatte ich durch Zufall Kontakt mit einem ehemaligen Piloten, der in Südfrankreich stationiert war. Und der hat mir dann aber gesagt, also zu dem Motor und zu einem Absturz in der Gegend kann er sich nicht erinnern. Aber er kennt noch einen anderen Piloten, den sollte ich mal anrufen. Der hat noch sehr gute Erinnerungen an die Zeit. Und vielleicht könnte der mir auch was zu Saint-Exupéry erzählen. Lino ist elektrisiert. 4 Jahre lang hat er unermüdlich geforscht und jetzt endlich gibt es eine heiße Spur. Ein Mann namens Horst Rippert soll womöglich wissen, was an jenem 31. Juli 1944 am Himmel über Südfrankreich geschehen ist. Und so habe ich wie bei den anderen Anrufen auch, hatte ich angerufen und hat mich vorgestellt, mein Name ist Lino von Garzen und ich forsche zurzeit zu einem Flugzeugmotor, der nahe der Absturzstelle von Antoine de Saint-Exupéry gefunden wurde. Können Sie mir dazu vielleicht irgendwas sagen? Können Sie sich da vielleicht dran erinnern? Und bei dem Wort Saint-Exupéry wurde ich schon unterbrochen mit dem Satz, dann können Sie ja aufhören zu forschen, den Saint-Exupéry, den habe ich abgeschossen. Und das war natürlich für mich nach 4 Jahren Forschung und all dem, was wir bislang erlebt haben, erstmal ein Schock. Und nachdem ich mich dann wieder gefangen hatte, hatte ich Herrn Rippert nochmal gebeten, das zu wiederholen. Und dann hat er nochmal gesagt, Sie können aufhören zu forschen, den Saint-Exupéry habe ich abgeschossen. Und dann ist mir so langsam klar geworden, was dieser Anruf eventuell bedeuten könnte. Könnte es wirklich sein, dass mit einem zufälligen Anruf dieses Rätsel um Saint-Exupéry jetzt endlich nach fast 70 Jahren gelöst sein könnte? Der inzwischen verstorbene Horst Rippert hat nach 60 Jahren sein Schweigen gebrochen. Sehr lange hat er sich große Vorwürfe gemacht, dass ausgerechnet er möglicherweise für den Tod des großen Schriftstellers und auch bei den deutschen Piloten bekannten und geschätzten Flugpioniers Antoine de Saint-Exupéry verantwortlich sein könnte. Doch die wenigen Menschen, denen er das anvertraut hat, rieten ihm, die Sache auf sich beruhen zu lassen, was er schließlich auch tat. Nach dem Krieg machte Horst Rippert als Journalist und Sportreporter Karriere beim deutschen Fernsehen. Dennoch hat ihn dieser Vorfall vom 31. Juli 1944 Zeit seines Lebens nie losgelassen. In einem Interview sagte er einmal: Hätte ich gewusst, wer im Flugzeug saß, hätte ich nicht geschossen. Nicht auf diesen Mann. Drei Tage später hatte ich dann Horst Rippert besucht, bei ihm zu Hause. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, weil er sich sehr detailliert an den 31. Juli 1944 erinnern konnte. Der deutschen Luftwaffe war gemeldet worden, dass sich mehrere feindliche Flugzeuge im südfranzösischen Raum befinden. Und er sollte versuchen, ob er nicht eines davon abfangen kann und nach Möglichkeit abschießen. Bei diesem Flug an der Küste entlang von Toulon in Richtung Marseille hat er dann ein einzelnes Flugzeug vor sich gesehen. Und Horst Rippert hat es geschafft, dieses Flugzeug einzuholen, hat sich dahinter gesetzt und noch eine Weile beobachtet. Und so hat Horst Rippert nach einer Weile, nachdem er hinter diesem Flugzeug hergeflogen ist, auf die Tragflächen geschossen. Das bedeutet in dem Fall, wenn man auf die Tragflächen schießt, hat die Besatzung in vielen Fällen noch die Möglichkeit, mit dem Fallschirm auszusteigen, sich zu retten mit dem Fallschirm oder eventuell noch eine Notlandung zu versuchen. Das heißt, die Chancen für die Besatzung, den Angriff zu überleben, sind deutlich höher. Doch bei diesem Flugzeug konnte niemand aussteigen. Horst Rippert hatte beobachtet, wie das Flugzeug senkrecht mit hoher Geschwindigkeit unter ihm ins Meer gestürzt ist. Was Horst Rippert auch bei all seinen Erzählungen immer sehr wichtig war, er selbst kann nie mit Bestimmtheit sagen, ob er tatsächlich Saint-Exupéry abgeschossen habe. Und er kann nur sagen, er hat am 31. Juli zwischen Marseille und Toulon eine P-38 abgeschossen. Eine offizielle Anerkennung des Abschusses gab es jedoch nie, da Horst Rippert an jenem 31. Juli 1944 allein unterwegs war und niemand den Vorgang bezeugen konnte. Doch all die Details, die er genauestens schildern konnte, überzeugen Lino und auch die Familie Saint-Exupérys, dass die Erinnerungen Ripperts der Wahrheit entsprechen. Und nicht nur von der Familie wurde letztendlich die Theorie, dass Horst Rippert Saint-Exupéry abgeschossen hatte, auf jeden Fall als die wahrscheinlichste und beste Theorie bewertet, die man bislang zu seinem Verschwinden hatte. Ob man sie jemals wirklich hundertprozentig aufklären kann, das ist nicht sicher. Aber das würde wahrscheinlich Saint-Exupéry auch nicht gerecht. Etwas anderes aber haben die Forschung gebracht, nämlich dass diese Selbstmordtheorie, die über all die Jahre im Raum stand, damit widerlegt werden konnte. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Saint-Exupéry erstmals 2009 mit militärischen Ehren an der Absturzstelle geehrt worden ist. Mein Leben setze ich nicht für die Fliegerei aufs Spiel. So wenig wie der Bauer für den Pflug arbeitet. Aber mit dem Flugzeug verlässt man die Städte und ihre seelenlose Rechnerei und findet auf anderem Weg die bäuerliche Wahrheit wieder. Man lebt mit Wind, Sternen, Nacht und Sand, arbeitet als Mensch und sorgt sich als Mensch. Man misst sich mit den Kräften der Natur und wartet auf den neuen Tag wie der Gärtner aufs Frühjahr. Man ersehnt den Flughafen wie ein gelobtes Land und sucht seine Wahrheit in den Sternen. Ich bin glücklich mit meinem Beruf. Ich fühle mich als Landmann der Sterne. Doch ich habe ihn geatmet, den Wind vom Meer. Wer einmal von dieser Speise gekostet hat, kann sie nicht vergessen. Auf Wiederhören bei Audible.